oh Gott, ich bin ein Schwein, bin scheiße und gemein. Oh Gott, ich bin ein Schwein und will noch böser sein. Oh Gott, ich bin ein Schwein, bin scheiße und gemein. Oh Gott, ich bin ein Schwein und will noch böser sein. Regle den Verkehr, mir gehorcht jedes Tier. Bin eine Art Despot, mir gehorcht sogar der Tod. Alle Tiere auf dem Bauernhof finden Schweine doof. Und die Schweine finden die anderen Tiere auch scheiße, wa? Oh Gott, ich bin ein Schwein, bin scheiße und gemein. Oh Gott, ich bin ein Schwein und will noch böser sein. Oh Gott, ich bin ein Schwein, bin scheiße und gemein. Oh Gott, ich bin ein Schwein und will noch böser sein. Ich suhle mich im Dreck, ich bin total auf Crack. Ich rauch mir noch einen rein, ich find es schön, ein Schwein zu sein. Alles dicht, hab einen Rüssel im Gesicht und hab auch einen Ringelschwanz, der geht mir beim Vögeln auf den Kranz. Alle Tiere auf dem Bauernhof finden Schweine doof. Und die Schweine finden die anderen Tiere auch scheiße, wa? Alle Tiere auf dem Bauernhof finden Schweine doof. Und die Schweine finden die anderen Tiere auch scheiße.